Erster König Nebukadrezar kommt nach Jerusalem. Er belagert die Stadt. Das war im 9. Jahr von Zedekia. Zweiter im 11. Jahr von Zedekia bricht die Mauer. Die Feinde kommen in die Stadt. Dritter die Anführer von Babel kommen in die Stadt. Sie setzen sich an das Tor. Vierter König Zedekia sieht die Feinde. Er flieht in der Nacht aus der Stadt. Er geht durch den Garten. Fünfter die Soldaten aus Babel jagen Zedekia. Sie fangen ihn bei Jericho. Sie bringen ihn zum König von Babel. Sechster der König von Babel tötet die Söhne von Zedekia. Er tötet auch die wichtigen Männer aus Juda. Siebter er macht Zedekia blind. Er legt ihn in Ketten. Er bringt ihn nach Babel. Achter die Soldaten verbrennen das Haus des Königs. Sie machen die Mauern von Jerusalem kaputt. Neunter Nebusa-Adan bringt die Menschen nach Babel. Er nimmt fast alle Leute mit. Zehnter nur die armen Leute bleiben im Land. Nebusa-Adan gibt ihnen Felder und Weinberge. Elfter der König von Babel gibt einen Befehl. Er spricht über Jeremia. Zwölfter er sagt, sucht Jeremia. Helft ihm gut. Tut ihm nichts Böses. Dreizehnter die Anführer von Babel schicken Boten. Sie wollen Jeremia helfen. Vierzehnter sie holen Jeremia aus dem Gefängnis. Er geht zu Gedalia. Jeremia bleibt bei seinem Volk. Fünfzehnter Gott sprach früher zu Jeremia. Das war im Gefängnis. Sechzehnter geht zu Ebed-Melech. Sag ihm, Gott macht die Stadt kaputt. Das passiert jetzt. Siebzehnter aber Gott rettet Ebed-Melech. Er muss keine Angst vor den Männern haben. Achtzehnter er wird nicht sterben. Er bleibt am Leben. Er hat Gott vertraut.